22. Gesang. Hektors Tötung. So kühlten diese, verängstigt wie die Kälber der Hinden, sich in der Stadt den Schweiß und tranken und stillten den Durst, sich gegen die schönen Zinnen gelehnt. Jedoch die Achaier näherten schon sich der Mauer, die Schilde gelehnt an die Schultern. Aber den Hektor band ein widriges Schicksal zu bleiben, draußen vor Ilios Burg und vor dem skäischen Tore. Zum Peliden aber sprach nun Phoibos Apollon: »Warum verfolgst du mich, Sohn des Peleus, mit hurtigen Füßen, du, ein Sterblicher, nur den Unsterblichen? Hast du wohl noch immer nicht erkannt, dass ein Gott ich bin, dass so irr du mir nachrennst? Dir liegt wohl nichts am Kampf mit den Troern, die du gescheucht hast.« Diese drängten sich nun in die Stadt. »Du verranntest dich hierher. Wahrlich, mich tötest du nicht, denn ich bin nicht dem Tode verfallen.« Zu ihm sprach nun, heftig gereizt, der schnelle Achilleus: »Mich hast du, Schutzgott der Troer, gefoppt, du verheerendste Gottheit, dass du hierher jetzt von der Mauer mich lenktest. Noch viele hätten sonst Staub gebissen, bevor die Stadt sie erreichten. So aber nahmst du mir großen Ruhm und rettetest jene leichthin. Du musstest ja keine künftige Rache befürchten. Wirklich, ich ließ es dich büßen, stünd mir die Macht zu Gebote.« Also sprach er und schritt stolzen Mutes eilig zur Stadt hin, stürmend wie ein Kampfpreis gewinnendes Pferd mit dem Wagen, das da leicht in gestrecktem Lauf durch die Ebene dahinprescht. So geschwind bewegte Achilleus die Füße und die Knie. Den erblickte der greise Priamos nunmehr als erster, wie er heran durch die Ebene stürmte, dem Sterne gleich funkelnd, der im Spätsommer aufgeht. Sehr deutlich erglänzen die Strahlen unter den vielen Sternen im tiefen Dunkel zur Nachtzeit, und mit Beinamen pflegt man ihn Hund des Orion zu nennen. Zwar der hellste ist er, doch als böses Zeichen geschaffen und bringt auch viel Fieberglut den elenden Menschen. Also gleiste das Erz um die Brust ihm, wie er dahinlief. Da wehklagte der Greis und schlug sich das Haupt mit den Händen, hoch sie erhebend, und schrie mit mächtig klagender Stimme flehend zu seinem Sohn. Der stand vor dem skäischen Tore und lechzte übermäßig danach, mit Achilleus zu kämpfen. Zu ihm sprach mitleiderregend der Greis und streckt aus die Arme: »Hektor, erwarte mir nicht, mein Kind, diesen Mann da, alleine ohne die anderen, damit du nicht schnell dein Schicksal erfüllest, vom Peliden bezwungen. Er ist doch bei weitem der Stärkere. Ach, der Entsetzliche, wäre doch ebenso lieb er den Göttern wie mir selbst. Bald würden die Hunde ihn fressen und Geier, wie er da liegt. Mir wiche der schreckliche Kummer vom Herzen. Dieser hat mich beraubt schon vieler trefflicher Söhne, die er tötete oder nach fernen Inseln verkaufte. Auch jetzt kann ich zwei Söhne, Lykaon und Polydoros, unter den Troern nicht sehen, die in die Burgstadt sich drängten. Laotoe gebar sie mir beide, die Fürstin der Frauen. Doch wenn sie lebend im Lager noch sind nun, dann kaufen wir später sie wieder los gegen Erz und Gold. Genug liegt im Hause. Reich hat sein Kind ja beschenkt, der greise, ruhmvolle Altes. Sind sie jedoch schon tot und in den Häusern des Hades, wird es schmerzen, mein Herz und die Mutter, die wir sie zeugten. Für die übrigen Troer aber wird weniger lange dauern der Schmerz, wenn nur du noch nicht stirbst, von Achilleus bezwungen. Drum komm herein in die Mauern, mein Kind, damit du die Troer rettest und Troer Frauen und nicht verleihst großes Rühmen dem Peliden und selber verlierst dein eigenes Leben. Dazu auch meiner, des Elenden, der noch bei Sinnen, erbarm dich, des Unglücklichen, den Vater Zeus an der Schwelle des Todes schmerzlich zerbricht, nachdem ich so viel Schlimmes mit ansah. Meine Söhne erschlagen und fortgeschleppt, meine Töchter ausgeplündert, die Kammern und selbst die blutjungen Kinder auf den Boden geschleudert, in entsetzlichem Morden und auch die Schwiegertöchter verschleppt von den grausamen Händen der Achaier. An mir werden vorne am Hoftor zuletzt dann Rohfleisch verzehrende Hunde zerren, wenn einer mit scharfem Erz durch Stoß oder Wurf das Leben mir nahm aus den Gliedern, die in den Hallen ich aufzog, am Tisch zur Bewachung der Tore. Sie werden trinken mein Blut und liegen vom Blutrausch ganz irre vorne im Torweg. Nichts beleidigt das Aug, wenn ein Jüngling, hingemordet von Ares, zerfetzt von der Schärfe des Erzes, da liegt. Und alles ist schön, selbst am Toten, was auch zu Tag tritt. Aber wenn das graue Haupt und den Kinnbart den Grauen und die Scham des getöteten Greises die Hunde entstellen, so ist gewiss dies der kläglichste Anblick den elenden Menschen. So sprach der Greis und raufte sein graues Haar mit den Händen und rupfte es sich vom Kopf, ohne Hektor jedoch zu erweichen. Drüben wiederum klagte die Mutter, Tränen vergießend, nestelte auf ihr Gewand und hielt mit der Linken die Brust hoch und sprach, Tränen vergießend, zu ihm die gefiederten Worte, »Hektor, scheue, mein Kind, diesen Anblick, erbarme dich meiner, wenn ich dir jemals die leidenstillende Brust hab geboten. Denk daran, liebes Kind, und wehre dem feindlichen Manne hier drin im Schutze der Mauer, doch stelle dich ihm nicht im Vorkampf. Ach, der Schreckliche, wenn er dich totschlägt, werd ich dich nicht mehr an der Bahre beweinen, mein Spross, den ich selber geboren, noch die mit Mitgift gesegnete Gattin. Weit weg von uns beiden fressen dich bei der Argeier Schiffen die Hunde, die Schnellen. Also sprachen die beiden weinend zu ihrem Sohne, innig flehend, ohne Hektor jedoch zu erweichen. Sondern der harte Achills des Gewaltgen, welcher sich nahte. Wie eine Bergschlange vor ihrem Schlupfloch, hart eines Mannes, vollgefressen mit Giftkraut, durchdrungen von grässlichem Ingrimm, und sie wirft entsetzliche Blicke sich ringelnd ums Schlupfloch. So unbändig vor Kampfmut wich Hektor nicht von der Stelle und lehnte seinen schimmernden Schild an den Vorsprung des Turmes. Aufgebracht sagte er da zu seinem mutigen Herzen, »Wehe mir! Ziehe ich mich hinters Tor zurück und die Mauern, wird mich Polydamas als Erster mit Schimpf überschütten, er, der mich hieß, in die Stadt zurück die Troer zu führen, in der verheerenden Nacht, da zum Kampf sich erhob der Pelide. Ich aber fügte mich nicht, doch wär es viel besser gewesen. Jetzt, wo das Volk zu Fall ich gebracht durch meine Verblendung, schäm vor den Troern ich mich, ihren langgewandeten Frauen, dass nicht ein anderer einst, ein geringerer als ich, von mir sage, Hektor, die eigene Kraft überschätzend, löschte sein Volk aus. Also werden sie reden. Für mich aber wär's dann viel besser, offen im Kampf den Achilleus zu töten und wiederzukehren oder durch ihn vor der Stadt eines ruhmvollen Todes zu sterben. Wenn den gebuckelten Schild ich nun aber legte zu Boden und den wuchtigen Helm und lehnte den Speer an die Mauer und ohne Waffen dem stolzen Achilleus entgegen dann käme, und ihm verspräche Helena selbst und mit ihr die Güter alle, so viele Alexandros in bauchigen Schiffen mit sich nach Troja geführt. Das war der Anlass des Streites, den Atriden zu geben, sie mitzunehmen und anderes noch zu verteilen an die Achaier, so viel diese Stadt birgt. Und ich nehme den Troern danach ab, den Eid der Geronten nichts zu verbergen, sondern hälftig alles zu teilen, so viel anhabe die liebliche Stadt in sich schließt im Innern. Aber warum gehen mir durch den Kopf denn solche Gedanken? Dass ich mich nur nicht flehend ihm nahe, er wird ohne Mitleid und ohne Achtung und Scheu mich den Waffenlosen ermorden, grad so, als wär ich ein Weib, da ich mich der Waffen entledigt. Wahrlich, es gilt jetzt nicht, beginnend mit Eiche und Felsen, mit ihm vertraulich zu schwatzen, dergleichen Mädchen und Burschen einander erzählen in trautem Geplauder. Nein, besser ist es, im Streit aufeinander zu stoßen, aufs Schnellste. Sehen wir denn, wem von beiden Ruhm verleiht der Olympier. Also sann er wartend. Da nahte bereits ihm Achilleus, dem Enyalios gleich, dem Schüttler des Helmes, dem Kämpfer, schwingend über der rechten Schulter die pelische Esche, die gewaltige, und um ihn strahlte das Erz gleich dem Glanze eines lodernden Feuers oder der Sonne beim Aufgang. Hektor, als er ihn sah, erbebte. Nicht länger ertrug er's, dort zu warten, entfernte vom Tor sich und suchte das Weite. Doch Peleus' Sohn stürmte nach, seinen flinken Füßen vertrauend, wie im Gebirge der Falke, der schnellste unter den Vögeln, leichten Fluges verfolgt die verängstigt fliehende Taube, die flieht unter ihm weg. Doch der aus der Nähe, schrill kreischend, greift stets von Neuem sie an, es treibt ihn die Gier, sie zu packen. Also flog er stürmisch heran, und es flüchtete Hektor ängstlich der Mauer entlang und regte hurtig die Knie. Und an der Warte vorbei und dem vom Winde zerzausten Feigenbaum stürmten sie unter der Mauer dahin auf dem Fahrweg und erreichten die beiden herrlich sprudelnden Brunnen, wo die zwei Quellen entspringen des wirbelreichen Skamandros. Eine fließt dahin mit lauwarmem Wasser und ringsum wallen Dampfschwaden aus ihr empor, wie von brennendem Feuer, aber die andere fließt auch im Sommer so kalt wie der Hagel oder wie kühler Schnee oder Eis gefroren aus Wasser. Dort sind nah bei den Quellen die breiten Gruben zum Waschen, schöne, in Stein gefasste, wo ihre schimmernden Kleider wuschen der Troer Frauen und ihre reizenden Töchter, früher im Frieden, bevor die Söhne Achaias erschienen. Hier also rannten vorbei sie, der Fliehende und der Verfolger. Vorn floh ein Starker, den ein weitaus Stärkerer verfolgte, schnell, denn nicht ein Opfertier und nicht eine Rindshaut suchten sie zu erringen, Preise im Wettlauf der Männer, sondern sie liefen ums Leben Hektors, des Pferdebezähmers. So wie die kampfpreisgewinnenden Pferde die Wände der Rennbahn pfeilschnell umsausen, es winkt ja am Start ein beachtlicher Kampfpreis, sei's eine Frau, sei's ein Dreifuß, einem Toten zu ehren, so umkreisten die beiden dreimal Priamos Stadtburg in vollem Lauf. Es sahen gebannt ihnen zu alle Götter. Unter ihnen begann der Vater der Menschen und Götter. Nein doch! Einen mir lieben Mann gejagt um die Mauer muß ich mit den Augen da sehen. Es bejammert mein Herz ihn. Hektor! Der mir doch viele Schenkel von Rindern verbrannt hat, auf des zerklüfteten Ida-Gipfeln, ein andermal wieder hoch auf der Burg. Nun aber hetzt ihn der edle Achilleus rings um des Priamos Stadt, ist ihm schnellen Laufs auf den Fersen. Auf denn, ihr Götter, bedenkt und geht mit euch nun zu Rate. Wollen vor dem Tod wir ihn retten oder ihn nunmehr Achilleus dem Peliden erliegen lassen, so groß auch sein Mut ist? Zu ihm sprach da die funkeläugige Göttin Athene: Vater, hellblitzender, schwarzumwölkter, wie hast du geredet? Einen sterblichen Mann, schon längst im Verhängnis verfallen, willst du wieder vom Tod auf dem tosenden Kampfplatz erretten? Tu's, doch wir anderen Götter spenden nicht alle dir Beifall. Ihr entgegnete Zeus, der Wolkenballer, und sagte: Fasse, Tritogeneia, Mut, liebes Kind, denn ich spreche keineswegs mit bitterem Ernst, will dir freundlich gesinnt sein. Tue, wonach der Sinn dir steht, und zögere nicht länger. Sprach es und spornte Athene an, die zuvor schon drauf brannte. Von des Olympos Gipfeln stieg sie dann stürmisch hernieder, rastlos ihn jagend verfolgte den Hektor der schnelle Achilleus, so wie ein Hund in den Bergen ein Hirschkalb von seinem Lager aufstört und hinter ihm herhetzt durch Schluchten hin und durch Täler, wenn es sich auch vor ihm verbirgt, sich duckend im Dickicht, so rennt er doch ohne Rast und spürt ihm nach, bis er's findet. So entzog sich auch Hektor dem Blick nicht des schnellen Peliden. Und so oft er versuchte, auf das dardanische Tor zu, stürmisch zu rennen unter die trefflich errichteten Türme, ob sie von oben vielleicht ihn schirmten mit ihren Geschossen. Ebenso oft kam ihm jener zuvor und drängte ihn vorher ab nach der Ebene, flog selbst aber stets auf der Seite der Stadt hin. Wie es im Traum nicht gelingt, einen fliehenden Mann zu erhaschen, weder kann der ihm entrinnen, noch kann ihn der andere erhaschen, so konnte der nicht packen im Lauf und der nicht entkommen. Wie aber wäre wohl Hektor des Todes Dämonen entronnen, hätte nicht ein letztes Mal ihm Beistand geleistet Apollo und ganz von nah der Kraft ihm erweckte und flink rege Knie. Aber dem Kriegsvolk verbot der edle Achilleus durch Nicken seines Hauptes, auf Hektor zu schleudern die bitteren Geschosse, dass nicht wer träfe Ruhm gewinne vor ihm, der zu spät käme. Als sie nun aber zum vierten Mal zu den Brunnen gelangten, stellte der Vater zurecht die goldenen Schalen der Waage. Und er legte zwei Lose hinein des schmerzvollen Todes, das des Achilleus und das des pferdebezähmenden Hektor, fasste die Mitte und zog. Da sank das Todeslos Hektors und kam hinab bis zum Hades. Und Phoibos Apollon verließ ihn. Doch zum Peliden kam Pallas, die funkeläugige Göttin, trat nah zu ihm heran und sprach die gefiederten Worte: Jetzt, Zeus, geliebter Achilleus, denk ich, bringen wir beide großen Ruhm, Hektors Rüstung hin zu den Schiffen Achaias, wenn wir Hektor erschlagen, den unersättlichen Kämpfer. Jetzt ist es ihm gewiss nicht mehr möglich, uns zu entrinnen, auch nicht, wenn vieles auf sich nähme der Schirmer Apollon und am Boden sich wälzte vor Zeus, dem Träger der Ägis. Du aber bleibe jetzt stehen und verschnaufe, indes ich zu dem da gehe, ihn zu bereden, sich dir im Zweikampf zu stellen. So sprach Athene, und er gehorchte ihr freudigen Herzens und stand gestützt auf die eschene Lanze mit eherner Spitze. Sie aber ließ ihn stehen und erreichte den göttlichen Hektor, Deiphobos gleich an Gestalt und nie ermattender Stimme, und trat nah zu ihm hin und sprach die gefiederten Worte: Lieber, Wirklich ganz arg setzt dir zu der schnelle Achilleus, der dich rings um Priamos Stadt hetzt mit hurtigen Füßen. Auf denn, halten wir Stand und bleiben wir tapfer uns wehrend. Ihr erwiderte Hektor darauf, der Schüttler des Helmes, wirklich, Dephobos, früher schon warst du mir weitaus der Liebste unter den Brüdern, die Priamos einst mit Hekabe zeugte. Nun aber habe ich im Sinn, dich sogar noch höher zu schätzen, der du es wagtest, um meinetwillen, als du mich sahest, aus den Mauern zu kommen, die andern jedoch drinnen blieben. Zu ihm sprach da die funkeläugige Göttin Athene: Liebe, oft flehten der Vater und die waltende Mutter nacheinander mich an auf den Knien und rings die Gefährten, dass ich dort bleiben sollte, denn derart zittern sie alle. Aber mein Herz in der Brust zerrieb sich in leidvollem Jammer, auf zum Kampf, grad ausgestürmt, und da soll kein Schonen sein der Speere, damit wir sehen, ob uns beide Achilleus umbringt und unsere blutbesudelten Rüstungen wegträgt zu den bauchigen Schiffen oder dein Speer ihn bezwinge. So sprach Athene und ging ihm voran mit durchtriebener Schlauheit,